grüne Gräser, die daheim in Töpfen stehen, schmücken mein Haus. Es ist schön, sie anzusehen. Ihre Halme wiegen sich sacht im Wind, ein Anblick, der mich an sie bindet. Oh, ihr lieben Gläser, zart und fein, eure Schönheit erfreut allein. Ich pflege euch sehr, denn ihr seid mir das wert. Das ist doch klar, das ist wahr. Eure Blätter strecken sich empor nach dem Licht. Das stört euer Wachstum nicht. Im Gegenteil, da spornt es an. Tag für Tag bringt ihr Freude in meinen Alltag. Oh, ihr lieben Gläser, zart und fein. Eure Schönheit erfreut allein. Ich pflege euch sehr, denn ihr seid mir das wert. Das ist doch klar. Manche mögen Blumen, prächtig und bunt, doch meine Gräser, ihr seid mir der beste Fund. Eure schlichte Eleganz, so unaufdringlich schön, berührt mein Herz, lässt mich höher gehen. Oh, ihr lieben Gräser, zart und fein, eure Schönheit erfreut allein. Ich pflege euch sehr, denn ihr seid mir das wert. Das ist doch klar. Das ist wahr, das ist wahr, das ist wahr. Manche mögen Blumen, prächtig und bunt, doch meine Gräser, ihr seid mir der beste Fund. Eure schlichte Eleganz, so unaufdringlich schön, berührt mein Herz, lässt mich höher gehen. Oh, ihr lieben Gräser, zart und fein, eure Schönheit erfreut allein. Ich pflege euch sehr, ihr seid mir das wert, das ist doch klar. Das ist wahr, das ist wahr, das ist wahr. So steht ihr da in euren Töpfen, ihr zwei Gräser, meine ich hege. Ich pflege euch gern, eure Reife ist gar nicht fern.